Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen bei Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute wieder mit Flora One. Hallo Flora. Hi. Und mir Meso. Und wir machen immer noch unsere schöne Serie zum Thema japanische Kultur und Sailor Moon. Und da wollte ich jetzt mal was ansprechen, was ein bisschen tagesaktuell ist. Das mache ich normalerweise nicht. Die ganzen Ankündigungen, welches Musical aktuell ist oder welches Sailor Moon Café eröffnet hat. Normalerweise mache ich es nicht, weil wir nicht immer aktuell hochladen, wie wir aufnehmen. Aber jetzt gibt's was, das ist eigentlich, das müssen wir machen, nämlich eine neue Zeitrechnung ist angebrochen in Japan. Wir sind jetzt in Reiwa. Das erklären wir ganz kurz. Und zwar, wenn ein neuer Kaiser den Thron besteigt, beginnt eine neue Zeitrechnung. Wir hatten Showa und Heisei und jetzt haben wir Reiwa. Und ja, der Kaiser hat abgedankt aus gesundheitlichen Gründen. Das war sehr unüblich. Man musste das Gesetz ändern. Fand ich eigentlich sehr gut. Der hat auf mich sowieso einen sehr positiven Eindruck gemacht, weil er sich, die äußern sich ja sehr selten politisch, aber weil er sich sehr, sehr deutlich immer geäußert hat dagegen, dass man aufrüstet und endlich wieder in China einmarschiert. Und da hat er sehr deutlich davor gewarnt, das zu machen. Und was auch sehr zu seiner Philosophie passt. Fand ich sehr ehrenwert. Genau, also Heisei, die Zeitrechnung, die davor war. Also um das zu erklären, die Edo-Zeit war auch genauso eine Zeit. Das ist in Edo ist ja das, was man am meisten kennt. Das war also auch um einen Kaiser herum. Das sind quasi die Zeitrechnungen um das Leben oder beziehungsweise die Regentzeit eines Kaisers. Und Heisei war halt die von Kaiser Akihito, der jetzt abgedankt hat. Und Heisei heißt, das ist an sich aus einem Zitat, das eigentliche Zitat ist: Friede im Inneren wirkt nach außen oder Frieden nach innen, Versöhnung nach außen. Und zusammengefasst heißt es quasi Frieden überall. Ja. Genau. Das heißt, es passt auch total zu ihm. Und er hat auch viele Sachen versucht durchzubringen, die jetzt, also leider ist es ein Einmalgesetz. Er wollte eigentlich das durchbekommen, dass jeder Kaiser irgendwie quasi abdanken kann, dass quasi nicht der Tod des Vaters die Regentschaft des Sohnes heißen muss. Er wollte auch zum Beispiel, dass Töchter durchaus Kaiserin werden können. Aber was ist daraus geworden? Ja. Weil sie ja der jetzige Kaiser hat eine Tochter, kein Sohn, nichts. Also Naruhito möchte es auch weiterhin durchbekommen. Also die sind ja genauso zeremoniell. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind sie genauso zeremoniell wie die Queen in England. Das heißt, die haben nicht wirklich, die unterschreiben die Gesetze, aber die machen die Gesetze nicht. Und er muss genauso Anträge für Gesetzesänderungen machen wie jeder andere. Somit ja, auch das ist sein, er möchte das verfolgen, denn er hat eine Tochter. Ja. Aber ja, Naruhito ist der neue. Reiwa nun heißt schöne Harmonie. Ja. Und haben wir seit dem 1. Mai 2019. Ja. Gut, und es ist schön. Also ich freue mich natürlich, dass Re drin ist, auch wenn es eine andere Bedeutung hat. Aber vor allen Dingen süß, nicht nur ist Re drin, an sich ja auch Naru, weil der Typ heißt Naruhito. Ja. Ja. Und ich habe auch, also in den deutschen Medien habe ich nicht viel davon gesehen, aber in den englischen Medien habe ich eine Menge schöner Fotos gesehen zumindest. Allerdings nicht so viel von der Krönung selber, leider. Weil sowas sieht man ja nicht oft, da hätte ich gern mehr gesehen. Ich könnte es natürlich nicht. Da gab es ja auch zwei Zeremonien. Das hat ja auch. Ja. Also, es ist im Mai YouTube ist voll davon. Ich könnte das alles auch als Video sehen. Ja, aber das war auch zweigeteilt. Denn im Mai wurde er ernannt und dann wurde was unterschrieben, aber die Zeremonie selber war erst im September. Ja. Genau. Und war schon eine Menge interessanter Dinge auch. Also was so die Symbolik angeht und was jetzt genau die Kaiserwürde symbolisiert und was gemacht wird. Wir haben auch dann die drei Talismane gesehen. Ja. Und ich bin dann immer ein bisschen enttäuscht, wenn man nur die die ganzen Würdenträger abfotografiert, die eingeladen waren und nicht die Zeremonie selber. Genau. Aber wie gesagt, ich hätte das alles auch nachschauen können, aber ich bin auch nicht so sehr dran interessiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich werde es vielleicht mal anschauen, aber es war nicht so, dass ich sagte, oh, ich muss jetzt unbedingt sehen, wie diese Krönung von vorne bis hinten funktioniert. Ich habe ein paar interessante Fotos gesehen, das stimmt schon. Und das, wenn man eben gar nichts weiß, dann ist es auch für mich in Ordnung, jetzt mal einen sachten Einstieg zu haben und das später zu vertiefen. Ja. Aber wir haben eine neue Zeitrechnung in Japan. Mhm. Das kann man ruhig mal bringen, wenn wir japanische Kultur machen, auch wenn sie Sailor Moon selber nicht erwähnt wird. Naja, aber trotzdem, der Kaiser selber ist ja... Ah, gute Frage, war Sailor Moon schon Heisei oder war das noch Showa? Ich weiß nicht. Das haben wir jetzt nicht vorab recherchiert, weil ich messe das ein bisschen an den, also die Kamen Rider Serien werden gruppiert nach Showa, Heisei und Reiwa. Und die früheste Heisei ist, glaube ich, Kamen Rider Kuga und das war schon 2000 irgendwas? Na, ich guck mal schnell nach. Okay. Das kriegen wir doch raus. So. Wann war Kamen Rider Kuga? Okay, das muss ich jetzt aber auch noch kurz schauen. Das muss ich jetzt, also, das müsste Heisei ich wissen. Doch. Sailor Moon war komplett Heisei, denn alles Heisei klar. War vom 8. Januar 89 bis zum 30. April 2019. Okay, dann ist das doch sehr lange, ja. Mhm. Und sehe ich hier mal die Jahrestafel? Kamen Rider Kuga? 2000. Also ein bisschen früher, als ich dachte. Mhm. Okay, gut. Ja, mir war das nicht ganz klar, wie lang Heisei gedauert hat. Der ist wahrscheinlich sehr spät auf den Thron gekommen, so wie es aussieht. Er ist ja, wie gesagt, auch sehr, sehr alt und sehr krank. Deswegen einer der Gründe. Warum er abdanken durfte. Ja. Okay, das war unsere aktuelle japanische Nachrichteneinheit. September, jetzt ist, ich sag mal, wann wir das aufnehmen, wer weiß, wann ich es hochlade, aber jetzt ist es November. Mhm. Ende November. Aber damit sind wir gar nicht so schlecht, weil, also es ist einfach so, dass durch meine gesundheitliche Situation wir hier ein paar Funklöcher haben in unserem Erscheinungsmodus und das kann ich leider im Moment auch nicht ändern, sondern wir bemühen uns. Das kann ich sagen, wir arbeiten dran. Heute haben wir aber ja ein ganz anderes Thema. Genau. Heute haben wir ein super Thema. Das haben wir schon ganz, ganz lang vorbereitet. Da habe ich mich auch schon ganz lang drauf gefreut. Ja, sag mal. Prinzessin Kaguya. Prinzessin Kaguya ist ja, also wir kennen Prinzessin Kaguya natürlich durch den Film, den S-Film. Ja. Aber Prinzessin Kaguya ist ein, ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt ein Märchen ist. Es ist eher Proto-Science-Fiction. Es ist ein ganz, ganz altes Folklore, Narrative, ist ein Buch. Das ist die Definition von Märchen, dass es eine Volkserzählung ist, die irgendwann aufgeschrieben wird. Gut. Oder hat das einer dann ist es vielleicht. Oder hat das der Autor selber entwickelt, die Geschichte? Nee, kann man nicht so sagen. Also ja, doch, man kann, ich bin bei dir, nennen wir es ein Märchen. Ja. Auf jeden Fall ist es die älteste japanische Prosa, die überliefert ist, aus dem 10. Jahrhundert. Mhm. Und wie gesagt, es ist Proto-Science-Fiction, das heißt, es ist relativ cool. Sag ich naja, mal so. Nur weil der Mond vorkommt, ist es für mich noch nicht Science-Fiction, aber erklär das bitte. Warum Science-Fiction? Gut. Weil der Mond... Also, weil Aliens drin vorkommen, die angreifen mit Kriegen auf dem, in verschiedenen Versionen, mit Kriegen auf dem Mond. Okay. So. Also, ich fange einfach mal die Basisgeschichte. Wo ist die Soll Science? Ich, oder möchtest du? Ja, nein, mach du, weil ich habe wirklich nur, also ich kenne nur den allergestrafftesten Teil, so wie man ihn in Sailor Moon eigentlich sieht, den Teil, wo Kaguya ein Findelkind ist, gefunden wird und später zum Mond zurückkehrt. Und ich weiß, dass dazwischen eine ganze Menge Dinge passieren. Ja, aber alles, was dazwischen passiert, habe ich nur ganz grob den Überblick, dass sie Verehrer hat, die sie heiraten wollen, aber es nicht schaffen, die Aufgaben zu lösen, die sie ihnen stellt. Wobei mir nicht klar ist, ob sie einfach loswerden will oder wirklich was der Sinn der Aufgabe ist. Aber das wird interessant, weil mich interessiert nachher auch noch die Symbolik hinter den Dingen. Ja. Aber dann Gut. Hast du die detaillierteste Form und erzähl mal. Gut, also die wir heute kennen, die Version, das ist The Tale of Princess Kaguya, auf Japanisch Kaguya Hime no Monogatari. Das ist so ein bisschen, die wir am meisten kennen, ist die Ghibli-Version. Also die von Ghibli dann auch verfilmt wurde. Es gibt aber einen zweiten Namen von derselben Geschichte und dann ist es nämlich der Fokus nicht auf Kaguya, sondern auf dem Bambus, Cutter, also The Tale of the Bamboo Cutter, Taketori Monogatari, also der Papa. Diesen Bamboo Cutter, den hat man, der ist an der Beginn dieser Geschichte, der läuft durch seinen Bambuswald und findet dort einen ganz mysteriös glitzernden Bambusstamm, schnitzt den auf und findet darin quasi ein ganz kleines, daumengroßes Findelkind. Also so ein bisschen haben wir ja auch Däumelinchen etc. kennen wir auch. Findet dieses Mädchen unfassbar süß, nimmt es nach Hause und Erinnert mich an die er und seine glitzernden Frau. Pokémon, die auch Genau, was Besonderes sind. Ja. er und seine Frau werden sie dann aufziehen. Ja. Er nennt sie, ihr Name ist Kaguya Hime, klar, aber ihr voller Name ist Nayutake no Kaguya Hime. Das ist die glitzernde Prinzessin aus dem Bambus, aus dem glitzernden Bambusstamm, heißt das. So, danach, seitdem er sie gefunden hat, findet er jedes Mal, wenn er Bambus schneidet, Gold darin. Wird also ganz reich. So. Und sie wird groß, zu einer normal großen Frau, wunderschön. Wie das immer ist, wenn wir schöne Frauen haben, passiert was Schlimmes. Somit, also jeder möchte sie heiraten. Es gibt ganz viele verschiedene Prinzen aus verschiedenen Regionen, die eben zu diesem alten Bambuscutter kommen, um die Hand seiner Tochter zu haben. Und sie möchte auf jeden Fall nicht heiraten. Man kann diese Prinzen jetzt aber nicht ausschlagen, weil sie sind ja nur einfache Bauern. Also gibt man ihnen ganz, ganz spezifische und unlösbare Aufgaben. Also hatte ich recht mit meiner Vermutung, dass ich sie loswerden will mit dieser Aufgabe, Ja, an der sie scheitern. genau. Ja. Und also da sind zum Beispiel, also einmal ist das eine religiöse Reliquie von einem Buddha aus Indien, die eine Schale ist, aber man bringt ihr dann eine andere teure Schale und muss dann eben rausbekommen, dass das eben alles Fakes sind. Das machen drei, also drei bringen Fakes, einer stirbt auf dem Weg und einer gibt auf. So, auf jeden Fall diese Geschichte, ne, diese Prinzen, die alle irgendwie wegsterben und versuchen, diese ganze, alles eben nur für diese Tochter eines Bambus-Farmers quasi, kommt dann zum Kaiser, der natürlich unverheiratet ist, gucken möchte, was denn da los ist. Diese unfassbar schöne Kaguya Hime sieht, sich sofort in sie verliebt und auch möchte. Sie heiraten möchte. So, jetzt gibt hier schneiden sich so ein bisschen die Geschichte in manchen, also wo sie sich alle einig sind, ist auch sie sagt zu dem Kaiser nein. In manchen Geschichten, weil sie ihn einfach auch nicht liebte, weil in manchen Geschichten sie keine Gefühle hat. In anderen Geschichten liebt sie ihn auch. Oh, Propaganda. Ja, genau, ja. In anderen Geschichten liebt sie ihn auch, muss sie ihm aber trotzdem sagen, nein sagen und erklärt ihm aber warum, nämlich weil sie nicht aus seinem Land ist und deswegen nicht mit ihm in den Palast kann und deswegen, und sie schreibt ihm aber immer weiter, sie bleiben in Kontakt, er ist ganz verliebt. So. In diesem Sommer dann, wenn sie dann, also plötzlich, sie ist dann halt eine erwachsene Frau und jedes Mal, wenn sie den Mond sieht, muss sie weinen und irgendwann kommt dann eben raus, dass sie tatsächlich gar nicht von der Erde ist, sondern vom Mond. Jetzt gibt es verschiedene Versionen. Also sie hat das Wort Hime, Prinzessin, in ihrem Namen, Ja. wurde ihr ja aber von ihrem Papa, von ihrem Ja. Erdenpapa gegeben. Es ist gar nicht klar, dass sie eine Prinzessin vom Mond ist. Tatsächlich sind das, in manchen Nacherzählungen ist sie dann tatsächlich eine Prinzessin vom Mond, in meisten aber nicht. Und es gibt auch verschiedene Gründe, warum sie auf der Erde ist. In einem Und der da klassischsten, interessieren einer mich der jetzt die ältesten, verschiedenen Varianten. Also erzähl ruhig so genau, viele, wie du hast. in einer der klassischsten Varianten ist sie tatsächlich im Exil. Sie hat ein Verbrechen begangen und wurde deswegen auf die Erde geschickt. In neuer, anderer Form. In einer anderen, beliebteren Version, aber tatsächlich selteneren Version, wird sie beschützt wegen eines Krieges auf dem Mond und wird deswegen von ihren Eltern eben geschickt, um sie quasi zu... Das kommt mir bekannt vor. Genau. Ja. Um sie zu verstecken vor eben diesem Krieg und vor dem, was das Leben, was sie sonst gehabt hätte. Auf jeden Fall kommen die Mondleute. Okay. Die erste Version kommt mir auch bekannt vor, da werde ich aber nachher was dazu sagen. Mhm, genau. Auf jeden Fall kommen die Mondleute, holen sie also tatsächlich Soldaten in Heavenly Beings aus einem ganz komischen Licht, die ganz, ganz fremd für eben diese ganzen Menschen auf der Erde aussehen, und bringen ihr mit ganz außerirdischen Roben und wollen eben dieses Mädchen zurückholen. Mhm. Sie geht zurück, sie geht sogar zurück auf den Mond, zur Hauptstadt auf dem Mond. Und was sie macht, ist, um dorthin zu gehen, um zurückzugehen, nimmt sie einen Schluck vom Elixier des Lebens. Das ist ungefähr die Variante des Stein der Weisens in ganz vielen verschiedenen Versionen. Das ist quasi das Elixier Immortalität quasi. Ja, so. Unsterblichkeit. Unsterblichkeit, ja. Genau. Das Wort habe ich gesucht. So. Ja. Auf jeden Fall. Und nimmt aber nur einen ganz kleinen Schluck davon und gibt den Rest zurück mit einem Brief, den sie noch schreibt, bevor sie das nimmt, bevor sie also noch Gefühle hat. Einen Brief an den Kaiser und mit dem Rest des Elixiers des Lebens. Und soll dann zurück zum Kaiser gehen. Mhm. So, auf jeden Fall mit dem mit dem Ankleiden der Roben, dem Trinken dieses Elixiers und dann wieder volle Mondbürgerin, geht alle ihre Traurigkeit, aber auch all ihr Mitgefühl für die Menschen der Erde geht verloren, weil das haben die Aliens nicht. Mhm. Und sie gehen zurück, nie wieder gesehen, zum Mond. So. Okay. Und dann, also der letzte Rest der Geschichte ist für die Japaner sehr, sehr wichtig. Denn der Kaiser bekommt diesen Brief, ist unfassbar traurig, er trinkt das Elixier nicht, er möchte das Elixier nicht haben, er möchte Mensch bleiben, ja. Lässt es verbrennen zusammen mit dem Brief und schreibt einen Brief zurück, wie sehr sie liebt, und möchte aber, dass das auf einem hohen Berg, auf dem höchsten Berg, den man ihn findet, verbrannt wird, damit die Nachricht zum Mond durch den Rauch getragen wird. Der Berg, der ausgesucht wurde, ist einer in der Suruga-Provinz, den wir heute als Fuji kennen, der damals noch sehr viel, ist ja ein Vulkan, sehr viel mehr geraucht hat. Mhm. Und das war dann die Folklore-Erklärung, warum der raucht. Dort wird eben immer wieder die Nachrichten vom Kaiser an Kaguya. Finde ich eine schöne getragen. Symbolik, weil in China spricht man zu den Ahnen durch Rauch, indem man Dinge verbrennt. Genau. Und ich weiß nicht, ob das in Japan auch so ist. Aber... Doch, tut man auch, ja. Aber ja, genau. Ja. Das heißt, das ist die klassische Geschichte mit verschiedenen Versionen dieser Geschichte, die wir so kennen. Und natürlich haben wir da ganz, ganz, nicht nur in dem Film, sondern überhaupt in der gesamten Serie Sailor Moon ganz viele sehr, sehr viele Anspielungen. Genau. Also ich habe einige Dinge gleich wiedererkannt. Mhm. Und zwar beide Versionen von der Prinzessin. Sowohl die Prinzessin, die wegen eines Verbrechens verbannt wurde, als auch die Prinzessin, die vor einem Krieg geschützt werden soll. Mhm. Genau. Wir haben ja im PGSM eine Princess Serenity, die ihre Macht grausam missbraucht und alle und alles tötet. Und das heißt zwar nicht, dass sie zur Strafe zur Erde geschickt wird, aber letzten Endes, hat mich das zumindest daran erinnert, dass die Prinzessin vielleicht nicht so unschuldig ist, wie sie aussieht. In vielen Versionen, also man ja, wobei, selbst wenn man nur Teile nimmt, wir haben einen Krieg auf dem Mond, der Mond wird zerstört. Wir haben eine Königin Serenity, die, um ihre Tochter zu retten, die sie auf die Erde schickt in neuer Form. Versteckt, ne? Kleiner. Ja, das ist die Anime- und Manga-Version, ja. Genau, das ist die Anime- und Manga-Version. Wir haben natürlich auch eine Serenity, die in jeder Form von Canon ein Verbrechen begeht, nämlich einen Menschen zu begehren. Wir haben in zumindest einer Version der Kaguya-Geschichte eine Liebesgeschichte zwischen einem Erden einem Regent und einer Mondprinzessin. Ja. Wir haben dieses Symbol, die Symbolik dieser fast Immortalität, da ja auch das Silver Millennium immer auch diese Langlebigkeit der Thema war. Das heißt, wir haben da ganz viele Varianten, die natürlich schon an sich alleine tatsächlich, dass man als Japanerin, die einen Manga zeichnet, sehr viel eher auf eine Prinzessin auf den Mond kommt, wenn es eine Geschichte gibt, eine ganz treffende Geschichte gibt von einer Prinzessin vom Mond. Mhm. Eine kurze Zwischenfrage hätte ich noch. Weißt du, als die Geschichte aufgeschrieben wurde, als ob das ein Versuch war, viele Geschichten zu einer großen Erzählung zu fusionieren? Weil mich erinnert das ein bisschen an die Kalevala in Finnland, als einer herumging und über sich die ganzen Volkssagen angehört hat, über die alten Götter und dann eine zusammenhängige Geschichte daraus gemacht hat. Das was ja dann auch wieder genau toll sagen. Ich weiß, dass hat, das der das Ähnliches probiert hat. Weil mir kommt das für ein Märchen für verdammt komplex. Genau. Es scheint mir für ein Märchen zu viele Erzählungen zu vereinen und zu viele Motive zu haben. Ja. Aber das, ich weiß ja nicht, wie komplex die Märchen in Japan früher waren. Aber also tatsächlich sind viele Märchen in Japan relativ komplex und viele Herrscher, also man hat, die gehen oftmals über mehrere Ecken, über mehrere und sie enden immer meistens beim Kaiser. Und das, denke ich, hängt auch davon ab, wer diese Märchen erzählt. Wenn es einfach an sehr kleine Kinder im häuslichen Kreis, wie man sich das bei uns so vorstellt, ist das eine. Das andere ist, wenn du eine richtige Erzähler- und Sängerkultur hast. Genau, die Geschichte, die eine Oral History überliefert, also die Dinge in Geschichten packt, und das haben wir bei uns auch. Das sind die Nibelungensagen und solche Dinge. Genau. Und wir hatten auch eine Kultur, die absolut nichts aufgeschrieben, sondern alles gesungen hat. Das war sowohl, also von den Kelten ist nichts schriftlich überliefert und von den sehr frühen germanischen Königreichen auch nichts. Das Einzige, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass alles die mündlich Geschichte überliefert. Selber und das sind natürlich zwei verschiedene Dinge, Märchen und Sagen. Deswegen, und das scheint hier so ein Zwischending zu sein, wobei ich nicht weiß, ob es eine historische, ob es historisch irgendwie verankert ist oder was genau kann jetzt der sagen. Grund ist, diese Geschichte zu erzählen. Aber das, wie gesagt, im 10. Jahrhundert wir nicht wissen, wird es eigentlich zurückdatiert und das erste Manuskript im 1592. Das heißt, ne, da sind mindestens 600 Jahre dazwischen. Da sind sehr, sehr viele Einflüsse reingekommen, ja. Genau. Das heißt, ich gehe stark davon aus. Das sind einfach so Filme, die muss ich jetzt nicht drüber legen über die Geschichte, sondern das sind einfach Sachen, die im Hintergrund mal so mit durchrattern, ohne dass ich sie unbedingt anwenden muss. Wir können uns fragen, aber wir haben ja nicht die Antworten. Ja. Und das, aber ich denke, die Gedanken, dass hier verschiedene Erzählungen, verschiedene Einflüsse und wie du sagst, auch verschiedene Jahrhunderte in die Geschichte reingeschrieben worden sind. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, total. Also die Sache ist, ja, definitiv. Aber genauso wie eben vielleicht in der normalen Geschichte, hier ein Element, da ein Element, da ein Element, passiert es auch mit Sailor Moon. Mhm. Wir haben ganz viele Elemente, da ständig, immer wieder auch kleine Details, zum Beispiel in hier, wir haben schon über die Folge geredet und ich habe über die Folge auch geschrieben, die Folge mit dem See und dem Monster im See. Da haben wir auch ganz viele Referenzen zu der Kaguya-Geschichte. Allein so ganz kleine Sachen wie die Tatsache, dass Usagi am Anblick des Mondes heult. Weil er so schön ist. Das macht Kaguya auch in der Geschichte ständig immer wieder. Der Anblick des Mondes, auch obwohl sie nicht genau weiß, warum, löst in ihr ganz starke Emotionen auf. Das haben wir immer wieder. Und das sehen wir in Usagi auch. Ich bin jetzt mal sehr garstig und sage, wenn du eine Tochter hast, die alle 28 Tage fürchterlich anfängt zu weinen, dann solltest du vielleicht in Ibuprofen und Wärmflaschen investieren und ein paar aufklärende Worte sprechen. Aber es heißt ja nicht Vollmond, es heißt ja nur Mond. Es könnte jeden Tag der Fall sein. Sie weint ja, war aber vor Rührung. Ne? Okay. Das macht Kaguya und das macht auch Usagi. Aber ja, auf jeden Fall. Und in derselben Geschichte haben wir natürlich mal wieder eine Geschichte eines Mädchens, das vom Himmel heruntersteigt, um sich in einen Sterblichen verliebt. Also auch Ehrlich das gesagt ist an sich. versöhnt mich das auch ein bisschen, dass dieses Märchen existiert und sich eine Prinzessin in den Kaiser verliebt. Das versöhnt mich wieder mit dieser Idee, die ich an und für sich ja nicht so mag, für dieses, ich bin ein normales Mädchen und oh, in Wirklichkeit war ich die ganze Zeit eine Prinzessin. Ja. Oh, diese Erzählung, Ja. die mir persönlich jetzt nicht so viel gibt. Aber wenn ich, wenn es auf einer anderen Erzählung aufbaut, die da einfach überall mit reinschwingt, und wenn es als ein Stück weit eine Ich Liebeserklärung meine, an es die ist ja spannend. Kaguya-Geschichte Ja. gilt, würde ich mal sagen. Weil wir haben ja Kaguya auch überall in Sailor Moon, da kommen wir ja nachher noch Überall. dazu. Und Überall. das ist eine sehr liebevolle Rendition, wie sagt man auf Deutsch, Wiedererzählung einfach ist. Eine Version davon, die sehr, sie wird sehr positiv porträtiert, ja. Ja. Und ich denke, ja, also für alle Untaten, die diese Mondköniginnen begangen haben könnten, da ist ja auch eine Fandebatte, sind das jetzt die Guten oder nicht? Ich denke eher nicht, weil Team Terra. Aber das ist schon interessant. Und dass es auf dem Mond diesen Krieg schon im Märchen gibt, dass alle diese Dinge In da einer Version, in einer reingespiegelt Version. werden. Ja, also das finde ich Ja. schon sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, es sind ja auch, wenn ich einmal ganz kurz die Brücke schlagen darf zu dem Film. Ja. Eine Version von Karua, wie wir haben, aber die meist on the nose. Ich war, als ich in Japan war, in dieser Ausstellung im Tenkyu Space Museum und da gab es einen eigenen Raum für Kaguya und für die Oh, Varianten. Wer okay. ist Kaguya? Okay, oh, Und erzähl. spannend daran ist natürlich, also das ist alles nicht unfassbar neu, aber Ja, ein paar Sachen haben wir schon spannend, erwähnt, ja. genau. Spannend an dem Film, an dem S-Film, ist natürlich, dass es drei Anwärterinnen gibt für Wer ist Kaguya und keiner davon ist Sailor Moon. Oder Prinzessin Serenity, die ja normaler, die ja für die Geschichte selber eigentlich das Repräsentante für Kaguya ist. Aber alle haben Elemente. Wir haben einmal natürlich die Princess Snow Kaguya, Ja. deren allein, da komme ich gleich nochmal zurück, möchte ich gerne zurückkommen. Deren Design ja so ein bisschen an die Schneekönigin, das Märchen von Hans-Christian Andersen, auch ganz explizit gelegt wurde. Also, das sagen die Animateure ja auch, das haben sie sich genommen, als auch mit Ja. dem langen Schleier, als das Beispiel dafür. Die Kaguya, die nur dafür benannt ist, eigentlich, weil natürlich Kakeru, der junge Astronaut, der ja. Der ja quasi der Fokus und auch das Love Interest von Luna in dem Film ist, den Unerklärlicherweise, ja. Komet so benannt hat. Ja. Unerklärlicherweise. Das ist ein Komet, das ist auch interessant. Es ist ja so, Genau. wir haben viele Kaguyas in Sailor Moon und das sind alles nicht die Kaguya vom Märchen, sondern der Name taucht einfach in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Formen wieder auf. Genau. Aber ja, hier ist halt Hier haben benannt, wir wurde wirklich Kaguya eine eben. Prinzessin, ja. Genau, hier haben wir eine Prinzessin, die wurde Prinzessin Kaguya genannt und sie ist der Bösewicht. Was natürlich aber auch nicht unbedingt unpassend ist für die Geschichte von Prinzessin Kaguya, da, wie gesagt, in vielen Versionen sie auf die Erde geschickt wird, weil sie eine Untat begangen hat und in dem Moment, in dem sie ihre Menschlichkeit ablegt und wieder Ja. Mondbürgerin ist, all ihr Mitgefühl und all ihre Gefühle ablegt. Und wo Und ich vorhin so stark reagiert habe, wo es hieß, ja, sie hat sowieso keine Gefühle, das erinnert mich ja eher so an dieses, hier wird eine schöne Frau verteufelt, die außerdem noch vielleicht einen großen genau, Einfluss auf Männer total. genommen hat und das kann man schon mal nicht haben, dann muss sie schlimm und Genau, unmenschlich sein. total. Aber als, ja, das wäre auch noch eine Interpretation, aber die würde ich jetzt noch nicht mal vertiefen. Es sei denn, wir kriegen den Bogen zu Sailor Moon geschlagen. Ja. Aber wenn man dieses Motiv aus der Version von Kaguya nimmt, wo sie einfach ihre menschlichen Züge später ablegt oder vielleicht nie hatte, dann passt das sehr gut auf Princess Snow Kaguya. Ja. Aber ja, deswegen, Princess Snow Kaguya ist die erste Anwärterin im Film für Wer ist Kaguya? Als die Repräsentantin der kühlen, gefühllosen Bösewichtin aus dem All. Die zweite Variante, die wir haben, ist Luna. Ganz klar, ne? Luna verwandelt sich in ihre menschliche Form und ist dafür für Kakeru, sie rettet ihm das Leben. Erstmal verliebt sich in einen Sterblichen. Muss aber woanders gehen und kommt auf die Erde in einer Form, die erstmal nicht so menschlich ist als Katze. Okay. quasi okay. formwandelnd. Das heißt, sie ist natürlich auch eine Anwärterung für Kaguya, wird auch Kaguya genannt von Kakeru. Versteht auch nicht Prinzessin immer, wie Kaguya. Menschen ticken, vor allem wie 14-jährige genau. Menschen ticken. Genau. Genau, das heißt, sie ist erstmal dann die zweite Anwärterin, die eben auch Elemente aus der normalen Geschichte hat. Das habe ich noch nie so gesehen, aber das ist schon sehr cool, das stimmt. Ja. Und dann die dritte Anwärterung von Kaguya und die, das ist die meiste On-the-Nose-Anwärterung, weil der Name schon, wie gesagt, Narutake, also das normale, der Name, den der Bambukata seiner Tochter gegeben hat, war nicht Kaguya Hime, sondern Narutake no Kaguya Hime. Take ist der Bambus, Nayo ist sowas Glitzerndes, Kaguya ist einfach nur der Name und Hime heißt Prinzessin. Und die Astronautin, also seine Kakerus Freundin, heißt Nayotake Himeko. Okay. Das heißt, wir haben den Bambus drin, wir haben die Kaguya rausgeschrieben. Das weibliche, wir haben über die Suffixe ja schon Mädchennamen schon geredet und haben das Ko dran gehängt an die Hime. Ja. Aber das heißt, das Mädel heißt schon so. Ist ein menschliches Mädchen, das vielleicht auch nicht ganz so diese träumenden Inhalte von Kakerus Tagträumen über diese Kaguya ganz verstehen kann. Es ist so ein bisschen alles für sie so ein bisschen nausig, kann sie nicht ganz so nachvollziehen. Ist aber ich kann das jetzt auch nicht nachvollziehen. Ja, genau. Wird aber ausgebildet, um zurück zum Mond zu fahren, denn sie ist die erste weibliche Astronautin. Das heißt, auch da haben wir Kaguya-Elemente, ganz klar in ihrem Namen. Sie hat nur den Namen und sonst gar nichts, aber sie ist eine Astronautin, Das stimmt. Sie fährt zum Mond. Sie fliegt ins All, genau. Ja. Zum Mond weiß ich nicht, aber ins All auf jeden Fall, ja. Ja, also genau. Aber ja, das Weil heißt... Weil ich dachte erst, das ist jetzt nur einfach so hingeklotzt, aber nein, sie ist ja eine, die in den Weltraum... Genau, und vor allen Dingen, weil sie natürlich auch diese... Sie hat auch dieses Element von menschlichen Gefühlen. Und sie hat einen eifersüchtigen, unsympathischen Freund, der damit nicht klarkommt. Ja. Das sind in meinen Augen die Erzähler, die der in der Märchen Kaguya auch schon alle möglichen Untaten andichten. Genau. Aber ja, das heißt, wir haben drei verschiedene Kaguyas hier, die alle Elemente haben von der normalen Geschichte. Was ich total schön finde, weil gerade Prinzessin Kaguya als klassische Geschichte ist eine ganz nuancierte Geschichte. Und nicht eine Kaguya zu nehmen, sondern drei, die es alle irgendwie sind. Okay. Und wir haben ja eigentlich Usagi selber auch noch als ein bisschen. Wir haben also und vier, Usagi selber. Vier genau. Kaguyas, ja. Genau. Sehr schön. Okay, das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut, dass man das auffächert und sagt, wir nehmen verschiedene Facetten dieser Figur und spiegeln die einfach in verschiedenen Charakteren. Genau. Vor allen Dingen, Naoko hat selber in immer wieder in Interviews gesagt, dass sie dieses Märchen sehr, sehr mag. Und es ist ja, also die Geschichte ist ja fast original, also der Film ist ja wirklich eine Nacherzählung dieser Kurzgeschichte von Ja, das sagen Naoko. Wir auch ganz kurz. Das ist ja... Das ist im Manga... ist das in den Chibiusa Tagebüchern, Teil 2? The Lover of... Ja, also es sind die Sailor Moon Short Stories Teil 2. Genau. In der Neuauflage ist das drin, gefolgt von einer der kleinen Chibiusa Diaries. Und ich glaube sogar, es sind sogar die Casablanca Memory ist auch noch in demselben Band. Ich hab's nicht... Doch, hier, ich hab den Manga hier liegen. Da ist es, ja. Sailor Moon Short Stories Teil 2, da kann man es nachlesen und es liest sich wie eine komplette Vorlage mit allen drei Versionen, so wie es im Film. Ich liebe die Short Stories sowieso. Wir machen irgendwann mal Episoden zu den Short Stories, weil sie einfach so klasse sind, weil sie das bringen, was so viel Worldbuilding, so viel Charakter, vor allem Charakter. Sachen und nette Dinge. Nicht alles, aber das meiste ist schon sehr, sehr schön. Ja. Ja, und es bietet sich natürlich an, da einen Film draus zu machen oder was anderes, generell da so ein alleinstehendes Ding draus zu machen. Ja, total. Aber ja, ich finde es sehr, sehr spannend, dass sich gerade Naoko dann dieselbe Geschichte, die ja so ein bisschen einfach auch Serenity inspiriert hat, darf ich wieder noch ein drei neue Kaguyas. Wenn wir im Anime sind, würde ich dich gern was fragen. Glaubst du, dass Queen Nehelenia auch Elemente davon hat. Ja, denke ich auch, definitiv. Weil sie ja auch das Schneeköniginnen-Motiv hat. Ja, das finde ich nämlich, das ist so spannend. Das Gefühllose, das ist ja, dass die Menschen so gefühllos werden, wenn sie von ihr beeinflusst sind. Also sehr viel mehr noch die Schneekönigin. Das ist mir, als ich über recherchiert habe, über quasi diese Schneekönigin-Referenz von Princess Snow Kaguya. Eigentlich sollten wir das nicht verknüpfen, weil das wahrscheinlich... Naja, aber es ist verknüpft, natürlich. Es ist ja auch, das sagen auch, das ist ja einer der Einflüsse. Die Animatoren haben beide Einflüsse aufgenommen, ohne dass diese beiden Märchen deswegen viel miteinander zu tun haben, sondern die haben da was... Die haben nichts miteinander zu tun. Die haben was fusioniert. Aber für uns sind die Schneeköniginnen-Motive natürlich offensichtlicher, weil wir das, also für mich zumindest, weil das kenne ich besser, als Kaguya. Und aber hat sie Kaguya Züge? Außer, dass sie vom Mond kommt. Sie hat Kaguya-Züge. Ich möchte aber trotzdem... Ja. Genau, sie kommt vom Mond, sie ist verbannt, sie ist im Exil. Mhm. Wegen einer Crime, die sie gemacht hat, wurde sie verbannt. Und sie kommt zurück in Form einer neuen Figur, nämlich Zirconia. Okay, das sind... Ne, das sind alles. Und ja, natürlich, auch da, was ich spannend finde, ist, dass dort wieder dieselben zwei Märchen vermischt wurden. Und der Zirkon ist ja eigentlich ein Diamant, der sehr, der sehr funkelnd ist, aber das trifft jetzt auf Zirkon ja nicht zu. Ja, aber ja, wie gesagt, es sind halt wieder zwei, Es sind dieselben zwei Märchen. Und da ist natürlich, ich weiß, wir reden eigentlich über Kaguya, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal anbinden, denn ich bin da so drüber gestolpert, als ich nochmal über die Schneekönigin nachgelesen habe. Dieses Motiv des Spiegels im Märchen der Schneekönigin, der alles Gute verzerrt und hässlich aussehen lässt und der eines Tages, wenn der Teufel eben diesen Spiegel in die Hand bekommen hat, zerspringt in viele tausend kleine, große und kleine Stücke, die je nach Verwendung dann entweder, wenn sie im Herzen landen, das kennen wir auch aus Frozen, dann irgendwie das ganze, das Eis zu in Eis erstarren und alle Liebe töten, es aber auch ins Auge fliegen kann und nur noch alles hässlich und böse und egoistisch gesehen wird, was ja auch definitiv die Vorlage für den ersten Teil von Star Wars ist. Das heißt, wir haben in Linia haben wir auch. Es wird beides. So wirklich wir sogar eins zu eins nacherzählt in Star Wars, so ein bisschen, Genau. Sehr dicht dran. Ja, das sind die Anime-Kaguyas, glaube ich, so in allen, als in allem. Wir haben aber noch mehr. Wir haben eine komplette... Also wenn wir zeitlich gehen, müssen wir erst über die Seramuse reden. Es gibt eigentlich Kaguya nicht als eigene Figur, aber es gibt sehr viele Musicals, die heißen Kaguya Shimaden Setsu. Die Legende von der Insel Kaguya. Und die Insel, das sind ehrlich gesagt, ich mag diese sehr gern. Ich weiß nicht, haben wir die Episode aufgenommen oder ist sie noch im Plan? Ich glaube, die ist im Plan. Nein, ich glaube, die haben wir aufgenommen. Jedenfalls, oder wir haben schon mal in einer Folge, habe ich mich sehr viel drüber, glaube ich, verbreitet, weil ich es wirklich mag. Weil es eine der guten neuen Abenteuer ist, dass eine neue Erzählung gemacht wird. Und Vor- und Nachteile wie in jedem Seramyu. Aber die Insel Kaguya ist eben der Schauplatz von einer ganzen Reihe von Seramyus, die alle dieselbe Geschichte nacherzählen. Also es ist eben so, dass ein Seramyu wird aufgeführt und ein halbes Jahr später wird es nochmal aufgeführt, aber oft werden dann Musikstücke verändert oder die Geschichte verändert. Und bei Kaguya ist es so, dass sie in der Nacherzählung haben wir wunderbare Darsteller, aber die Geschichte ist nicht besser geworden, indem man sie geändert hat, sondern die Sailor Senshi, ihre Motivation, diese Insel zu besuchen, ist plötzlich sehr dünn und fragwürdig. In der ersten Fassung werden sie eingeladen von Leuten, die auf dieser Insel wohnen, die mit Mamoru durchs Studium befreundet sind. Sie werden dahin eingeladen. Auf der Insel verlieren sie ihre Kräfte und auf dieser Insel findet außerdem leider gerade noch ein großes Tauziehen zwischen zwei verfeindeten Fraktionen aus dem All und von der Erde statt. Und sie sind da drin verwickelt und müssen da jetzt irgendwo auch das Ding lösen. Und wir haben wirklich nur den Namen für die... wir haben auch einen Kometen wieder in den Kaguya-Shima-Geschichten, der zur Erde kommt und abgewendet werden muss. Das hat in der Vergangenheit Königin Serenity auch schon mal gemacht, allerdings nicht sehr gut. Sie hat gewaltige Überflutungen auf der Erde ausgelöst und das hat die damalige Bevölkerung der Insel Kaguya, also das hat die ganze Kultur und Zivilisation dann einfach vernichtet und die Überlebenden in alle Winde zerstreut. Und da haben wir mal drüber geredet, in den Theorien. Und ja, in den Fantasy. Also es hat nicht wirklich viele Märchenmotive, aber der Name ist da. Ja. Und naja, aber es hat natürlich die Anspielung zum Film, wenn der Komet wieder da ist. Ja, ich sehe mehr Übereinstimmungen mit Princess Snow Kaguya als mit Princess Kaguya. Genau. Aber immerhin, wir haben eine ganze Menge von denen. Und auch mit wirklich sehr vielen verschiedenen Darstellern, das lohnt sich auch schon allein deswegen. Musik ist in Ordnung, würde ich sagen. Nicht mein Lieblingsmusikmusical, aber wie gesagt, von der Erzählung her eins der guten. Wir haben tolle Charaktermomente, als sie gestrandet sind auf der Insel. Ein paar gute Lieder sind schon drin, muss ich sagen. Ja. Und die Gegenspieler sind auch alle sehr, sehr gut. Von daher, ich empfehle schon, zwei verschiedene Varianten zu schauen, um den Unterschied zu kriegen zwischen den Versionen. Also gerade die Kai Taban-Version, die ein halbes Jahr später aufgeführt wurde, hat eben die Story stark verändert und die vorherige Story war besser, aber die Kai Taban hat die besseren Schauspielerinnen, ja, die Kari Ono und solche Leute, das ist schon alles sehr, sehr schön. Und dann haben wir, wenn wir doch chronologisch bleiben, noch die Supermoonies. Die haben ein Lied gesungen. Ich blende normal keine Musik ein, aber hier überlege ich mir es noch, ob wir es nicht machen. Das sehen wir dann, wenn es geschnitten ist. Die haben einen kompletten Princess Snow Kaguya Song. Der ist gar nicht schlecht. Also für die Maßstäbe, die man da anlegen kann, ist es eins der guten und mochte ich. Ja, fand ich sehr schön. Das ist eben auch. Und dann haben wir eine komplette PGSM-Episode, in der es von vorne bis hinten um Prinzessin Kaguya geht, mehr oder weniger. Wo vor allem das Märchen wird in dieser Folge auch erzählt. Das heißt, also wenn ich es kurz wiedergeben darf, oder ich sollte, für die, die es nicht gesehen haben, bitte. Sorry, Spoilers. Wir sind in Akt 10, also Episode 10. Usagi hat 4 von ihren Senshi gefunden, aber untereinander ist man noch nicht sehr warm geworden, vor allem nicht mit Rei. In dieser Folge hat Usagi einen Streit mit ihrer Mutter ums Essen. Ihre Mutter hat das Essen nicht so gemacht, wie sie es gerne hätte. Ich höre immer, das wäre unrealistisch. Ich habe vor 3 Tagen diese exakte Szene mit Rustys jüngerem Bruder, der in Usagis Alter ist, gehabt. Und die habe ich öfter. Warum hast du nicht das, was ich wollte, hier gemacht? Üblicherweise ist die Diskussion, du kannst doch nicht einfach die Soße auf die Nudeln machen, ohne mich zu fragen, ob ich die Soße auf den Nudeln haben will. Vielleicht möchte ich die Soße neben den Nudeln haben. Und das sind Szenen. Er ist noch nicht aus dem Haus gelaufen mit einer gepackten Tasche, muss ich zu seiner und meiner Ehre sagen. Aber ich kann zumindest... Genau, aber wir haben ja auch eine Anime-Folge, wo wir das genauso haben. Wo Jibusa das ist ein Super-S, die Folge, in der Ikuko attackiert wird von Hawkeye. Und wo Usagi unfassbar heulend raus in den Regen rennt, weil Chibusa alle ihre Stücke Zitronenkuchen gegessen hat. Das wäre bei uns genauso gelaufen. Mehr oder weniger. Minus rausrennen in den Regen. Aber das kann man nicht machen. Geschwister können nicht den anderen Geschwistern ihren Kuchen wegessen. Das geht gar nicht. Aber ja. Jedenfalls, sie streitet sich mit ihrer Mutter, kriegt sich tierisch in die Haare und rennt raus. Und Shingos Kommentar ist nur, ja, das läuft doch immer so. Shingo, der springt sofort unter den Tisch, bleibt unterm Tisch, verkriecht sich erstmal, bis das alles vorbei ist und sagt, ja, wie immer, Usagi mal wieder völlig durchgedreht, weil er als Elfjähriger hat natürlich eine sehr kritische Meinung zum emotionalen Haushalt einer 14-, 15-jährigen Schwester. Jedenfalls, Usagi packt ihre Tasche und sagt, ich muss hier raus. Und dann klappert sie alle ihre Senshi ab und landet zum Schluss bei Rei. Traut sich noch nicht mal was zu sagen und Rei sagt, magst du bleiben? Oh, wie hast du das erraten? Sagt sie ja. Also da gibt es ganz viele verschiedene Übersetzungen und Versionen. Aber Rei im Wesentlichen hat es ihr angesehen. Und mit Rei ist sie in der Zeit noch nicht super gut. Also sie kennt Rei noch nicht so gut, weil Rei möchte eigentlich nicht Freundschaften schließen in diesem Senshi-Team, nicht unbedingt. Sie ist sehr froh, diese Senshi-Kräfte zu haben. Sie macht ihren Job gerne, aber sie muss sich mit niemandem anfreunden. Und jetzt sehen wir, das ist auch was ich schon mal gesagt habe, ich mag es, wenn wir sehen, was Rei eigentlich macht. Weil jetzt ist Usagi plötzlich bei Rei gelandet und muss diesen ganzen Nachmittag oder Tag mit Rei verbringen. Und was macht Rei? Rei macht Kinderprogramm. Und zwar hat der Schrein einen Märchentag in Planung. Und was Rei macht, ist mit Kindern Bilder ausmalen. Oder für Kinder zum Teil. Aber es gibt auch ein Mädchen, das sich mit Rei angefreundet hat, das sich Bilder erbeten hat und sie mit Wasserfarben ausmalt und sich von Rei ab und zu Hilfe holt. Und die beiden sind sehr süß miteinander. Und dabei kommt eben raus, dieses Mädchen liebt, also die Bilder, die gemalt werden, sind die Prinzessin Kaguya-Geschichte. Und es stellt sich raus, dieses Mädchen identifiziert sich mit der Prinzessin, weil es ihre Mutter gestorben ist und sie denkt, ihre Mutter ist auf dem Mond und sie kann auch eines Tages auf den Mond zurückkehren und wieder zu ihrer Mutter kommen. Und Usagi sagt, was ist denn da für ein Scheiß? Und Rei sagt, sei bloß still. Ich glaube das auch. Oder mir geht's genauso. Ich bin praktisch wie kleine Erika. Und dann lernt Usagi erst, dass Rei keine Mutter mehr hat. Dass Rei als Kind auch gehofft hat, wieder auf den Mond zu kommen und zu ihrer Mutter zu kommen. Wobei die Idee, dass verstorbene Mütter auf dem Mond sind, die ist mir absolut fremd. Die habe ich noch nirgendwo in keiner japanischen Film oder Serie oder sonst was gesehen. Das kann jetzt speziell nur in dieser Folge so sein, dass Kinder hier ein Mädchen in einem Märchen sehen, dass sie ihrer Mutter zurückkehrt und sich darin wiederfinden, wenn sie auch zu ihrer Mutter gerne wieder kommen würden. Jedenfalls, Usagi nimmt sich das sehr zu Herzen und sagt, ich mache so einen Stress wegen meiner Mutter und ich habe so schlimm über meine Mutter hergezogen und Rei hat nicht mal eine Mutter und ist sehr betroffen davon. Und dann haben wir einen Yoma, der alle Prinzessinnen angreift, also Zoi Saito ist in diese erschreckend wir plötzlich haben. Und der greift auch das Mädchen an, das sich mit der Prinzessin identifiziert. Und das geht schon mal gar nicht. Also wird dieser Yoma besiegt. Und im Zuge von dem Kampf erfahren die Senshi, dass sie vom Mond kommen. Nächste Krise für Usagi. Usagi bricht wirklich, als es vorbei ist und sie wieder im Schrein sind. Die Kinder hören ihr Märchen. Es sind also Kinder mit ihren Eltern da, die alle so vielleicht 5, 6 Jahre alt sind. Und das Mädchen, das die Bilder gemalt hat, und ein paar andere Kinder tragen das Märchen vor und zeigen die gemalten Bilder. Und es ist alles ein wenig schnarchig, aber es ist das, wo man vielleicht einmal eine halbe Stunde seine 5-Jährigen hinschleppt, weil es ist Kultur und schön und Community und die Nachbarn sind auch da. Oder vielleicht ist es, was weiß ich, vom Kindergarten aus angeleiert. Aber es scheint eher was zu sein, dass tatsächlich Jugendarbeit gemacht wird vom Schrein. Dass die ein Kinderprogramm haben, dass die vielleicht auch für andere Kinder Dinge machen. Und das habe ich vorher noch nirgendwo gesehen. Das finde ich sehr schön. Jedenfalls, Usagi bricht wieder in Tränen aus, weil sie denkt, ist meine Mama vielleicht gar nicht meine Mama? Wenn ich jetzt eine Mutter auf dem Mond habe, habe ich dann hier keine mehr? Und da sagt ihr Luna ganz klar, natürlich ist das deine Mutter hier. Ja, und das ist mehr oder weniger die Episode. Luna sagt ihr, nein, natürlich ist deine Mutter deine Mutter. Auch wenn du eine Mutter auf dem Mond hast. Und dann versöhnt sich zum Schluss. Usagi kommt nach Hause, fällt ihre Mutter um den Hals. Ihre Mutter klopft ein paar Sprüche, alles ist wieder gut. Das scheint auch der übliche Verlauf zu sein. Aber da haben wir eben, wir haben Prinzessin Kaguya, das Märchen. Wir haben es erzählt, Usagi beschäftigt sich die halbe Episode damit. Wir haben einen Yoma, der Prinzessinnen angreift, der auch die Bilder vom Märchen verbrennt, der das Mädchen angreift, das sich damit identifiziert, der auch alle anderen Prinzessinnen angreift, die gerade in der Stadt unterwegs sind. Und ja, wir haben schlichtweg das Märchen integriert in der Episode Und für. Ich meine, das ist ja auch natürlich. Also und hier ist Rey aber diejenige, die den Bezug dazu hat, weil es in ihrem Schrein erzählt wird und weil sie diejenige ist, die sich eigentlich mit Kaguya identifiziert. Ja. Und für Usagi ist das gar nicht toll. Ja. Dass sie vielleicht vom Mond sein könnte. Ist für Usagi wirklich, da wir sehen Tränen. Ja. Das Motiv aber mit den Eltern. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, was wir in der klassischen Geschichte haben. Das ist da auch sehr, sehr tief erwähnt, wie doll diese Zieheltern quasi ihre Kaguya haben. Somit, ja. Das ist ja auch, deswegen finde ich diesen Bezug zurück auf Ikuko eigentlich auch total wichtig, weil das haben wir natürlich auch. Das du hast ja vorher auch erwähnt, Eltern. Dass es eine Version gibt, die viel stärker den Vater betont. Genau, genau. Aber nicht nur in der Version, sondern in allen Versionen. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Eltern total wichtig. Wie sehr die Eltern, ob die Eltern sie geliebt haben, wie sehr und wie der Abschied ist. Es wird hier in der PGSM-Folge angedeutet, dass ihr der Abschied schwerfällt. Total. Das ist das sind diese traurigen Briefe, die sie schreibt, nicht nur an den Kaiser, sondern auch an die Eltern, das zu wissen, dass sie eben diese Liebe an die Eltern dann auch verlieren wird, wenn sie geht. Das ist für sie, also. Ah ja, okay, das ist genau das, was Usagi hier hat, ja. Genau, ihre Lieben zurückzulassen, und also damit sind in erster Linie tatsächlich nicht irgendwie der Kaiser gemeint oder irgendwas, sondern tatsächlich ihre Eltern. Aha, ja. Die ja nicht ihre leiblichen Eltern sind. Ja, diese ganzen Männer, die liebt sie nicht, das ist klar im Märchen. Ja, genau. Auch wenn sie sich anfreundet mit einem. Genau. Genau, aber diese Beziehung zu den Eltern, die ist einfach auch, also die Eltern, die lieben sie ganz doll und sie liebt die Eltern ganz doll. Das ist schön. Das haben wir nämlich auch nicht so oft in Märchen. Ja. Genau. Gut, ich weiß nicht, wie es in japanischen Märchen ist, aber das ist schön. Ja. Und das passt voll in die Episode, klar. Ja. Die ja auch bei dem ganzen Scheiß mitmachen, ne? Und das ist ja aber, nicht, das ist die, auch Manga, da kommen jetzt Prinzen, ja. Du musst die jetzt heiraten, sondern was können wir uns ausdenken, dass die hier einen Abgang machen? Und da machen die Eltern ja auch voll mit. Ah, gut. Und was ich auch, der Manga-Anime kennen, sagt ja aber auch, dass, und vor allem auch der Musical kennen, glaube ich, sagt das, dass Königin Serenity wollte, dass Usagi auf der Erde ein friedliches, nein, das ist PGSM kennen, dass sie auf die Erde geschickt wird, um ein friedliches Leben zu leben als Mensch. Das ist PGSM kennen. Das ist nicht nur PGSM kennen, das ist auch Anime, also der erste Anime. Also es wird schon, ich glaube, auch im Manga betont, dass man sie in eine friedliche Epoche schicken möchte. Genau. Da haben wir wieder den, für unsere Zeitrechnung, nochmal den Rückgriff. Es ist eine friedliche Epoche in Japan. Mhm. Und es gibt genug Japaner, die das gerne nicht gerne beenden würden, aber wir haben hier eine Erzählung, die sagt zum Glück. Ja. Danke. Ja. Ja, und ja. Die Idee, hey, dass sie nicht nur zur Erde geschickt wird, um sie vor den Geschehnissen auf dem Mond zu schützen, sondern auch um ihr was zu geben. Ja. Ein liebevolles Familienleben, das hat ja Usagi auch. Das ist ja auch, Usagi ist ja auch die Einzige, die das hat. Ami liebt ihre Mutter, aber das ist Wenn wir Sailor V mit reinnehmen, dann hat das auch Minako. Auch wenn wir in der Serie später nie wieder was davon sehen, dass Minako ein schönes Leben hat, eigentlich nette Eltern hat. Die sind nicht so nett, finde ich. Aber ja, wobei trotzdem, das sind Leute, die sich um sie kümmern. Sie hat sie, sie sind da und. Aber sie sagen ja die ganze Zeit, du bist nicht so, wie du sein solltest. Warum bist du, wie du bist? Warum machst du das jetzt wieder? Also das ist. Ja, das macht aber an sich, je nachdem, wie wir es drehen, macht das Ikuko ja auch. Ne, Ikuko ist definitiv auch eine Mutter, die, also definitiv nicht die PGSM-Version, aber PGSM Ikuko ist die mit dem Kochlöffel, die die ganze Zeit schimpft, warum kannst du nicht, warum kannst du nicht? Im Manga, von vornherein, das ist sehr liebevoll gemeint, weil das natürlich als Mutter, die sich sorgt darum, dass ihre Tochter irgendwie mit der Schule alles klarkommt und so weiter. Und das ist ja auch ein kulturelles Bild, was wir hier sehen. Es wird für die Komik auch überzogen. Genau, es wird für die Komik überzogen, aber es ist ja auch, Ikuko ist auch gemeint als total liebevolle Mutter. Immerhin hat Naoko Ikuko an ihre eigene Mutter angelehnt. Ja. Aber trotzdem sehen wir sie, wenn wir sie sehen, meistens seufzend über irgendwelchen Sailor V Artikeln. Sie kann meine Tochter nicht auch so sein. Mhm. Ja, aber das macht PGSM wirklich schöner. Ja, Das macht es ja. Wir sehen ein schönes, liebevolles Familienleben, weil die Eltern liebevoll miteinander umgehen. Aber, und die Kinder sich offensichtlich zu Hause wohlfühlen. Aber ich bin immer kritisch gegenüber Eltern, die sagen, du solltest anders sein und Total. warum bist du nicht wie die anderen Kinder? Das muss ich nicht haben. Aber nun ja, das ist auch jetzt nicht Thema unserer Episode. Genau. Ja. Naja, aber es ist eine Facette von Kaguya, die auch in der Originalgeschichte drin ist, die wir hier aufnehmen. Und somit ist das eigentlich auch diese PGSM-Folge ein total schönes Beispiel, wie schon wieder eine andere Facette aus dieser klassischen Geschichte genommen wurde Wir haben und in drei Sailor Moon verwurstet Mädchen, wurde. die sich dieses Märchen zu Herzen nehmen in dieser Folge. Wir haben Ja. Rei, Usagi und Erika. Erika ist das kleine Mädchen, das die Bilder ausmalt. Nein, die ist nicht 5, 6, die ist vielleicht 7, 8. Aber die sagt ich. Ja, also Rei sagt, sie möchte das so zeichnen, weil sie möchte das malen. Und sie ist später auch die Erzählerin bei der Aufführung, weil sie sich identifiziert mit Kaguya. Und Rei sagt von sich selber, dass es auf sie eigentlich auch zutrifft. Meine Mama ist auch auf dem Mond sozusagen. Ja. Und ja, und wir haben Usagi. Wir haben diese drei. Es sind drei verschiedene. Ja, also man sieht, wie es reflektiert wird in ihrem, wie diese drei Mädchen das Märchen aufnehmen und was es mit ihnen, was es für sie bedeutet. Und das ist schon sehr schön. Und wir haben das Märchen selber halt als Märchen auch. Und Genau. das gefällt mir auch sehr gut. Ja, das Und stimmt. das erklärt eben auch, warum das dann wenn du von klein auf dieses Märchen in verschiedensten Formen erlebst und erzählt kriegst, erklärt es auch, warum es dann für viele Kinder einfach so tief drin ist, dass Ja, man sofort. das ist ja, also wie bei uns ja auch. Wir haben ja auch natürlich ganz viele, nicht nur das Märchen selber, das erzählt wird und das irgendwie Kulturgut ist und das man kennt, sondern wie gesagt, Ghibli hat es verfilmt. Es gibt 50, über 50 verschiedene Versionen, verfilmte Ja. Versionen von diesem Märchen in Japan. Also Kinder kennen dieses Märchen. Ja. Genau. Haben wir jetzt irgendein Sailor Moon Medium ausgelassen, wo wir noch nicht Weiß ich geschaut haben, nicht. ob das hier, ob da eine Kaguya drin ist? Was ich nicht gefunden habe, war, ob Kaguya, doch, es gibt ein Kaguya-Lied. Aber wie es musikalisch ansonsten in der Originalmusik oder in irgendwelchen anderen, es wurden ja auch eine ganze Menge CDs und oder Kassetten oder jedenfalls eine ganze Menge Musik wurde ja auch rund um Sailor Moon verkauft. Und da habe Ja. ich noch nicht rausgefunden, weil es heißt, sie hätte eine Version von der Nehelenia-Musik als ihr eigenes Motiv. Ach so. Nein, andersrum. Es ist andersrum. Ha, ich habe es aufgeschrieben hier. Ihr musikalisches Thema wird später das Thema von Königin Nehelenia in Super S und Stars. Ja. Also man hat ihr das man hat das recycelt, geklaut oder nochmal, ja. Ah, deswegen bin ich vorhin auch auf die Nehelenia-Schiene gekommen, weil das steht hier wegen der Musik. Sonst kann ich zur Musik nichts weiter dazu sagen. Aber das ist schon eine Menge. Wir haben es in Manga, Anime, in Wir haben es in Serameo, eigentlich in den allen. Fan, im Merch. Ja, ah, das habe ich nicht recherchiert. Können wir Fanfic empfehlen zu dem Thema? Kaguya, das habe ich nicht recherchiert. Das wäre noch ein Ding gewesen, zu sehen, wo ist es im Fandom. Aber wenn wir heute eine Canon-Episode machen, dann haben wir, glaube ich, uns quer durch alle Canons hier ordentlich Ja. durchgefräst. Also mir fällt keine ein, die jetzt das Märchen nochmal verwurstelt hat. Ich habe das auch selber nur in der Folge, in der Ja. ich diese Seefolge gemacht habe, ganz, ganz abstrakt gemacht. Ich habe es aber zurückgeführt auf Serenity und Endymion Ja. und habe gar nicht erwähnt diesen Bezug zu Kaguya. Ich glaube, das ist auch relativ schwierig. Ich glaube, das findest du eher vielleicht nochmal in Doujinshis viel, viel mehr als in Fanfiction, die aus dem westlichen Raum kommt, weil wir ja mit dieser Geschichte und mit diesen Elementen gar, und diesen Ach, die Kids haben heute alle Verknüpfungen. Internet. Ja, aber mit den Es ist Verknüpfungen, natürlich die nicht sind nicht so dasselbe. tief, ne? Klar, Das es ist ist nicht nicht dasselbe. dasselbe. Es ist nicht dasselbe wie die Märchen, die man als Kind erzählt gekriegt, Genau. Das ist erzählt kriegt. natürlich, Oder die sagen das ist ja so ein oder bisschen, so. Ja. Was du, also wenn du klein bist, erzählt bekommst, das Ja. geht ja auch so ein bisschen mit in den Schatz, in den, was fällt dir ein? Genauso wie ich gesagt habe, dass es natürlich total logisch ist, dass eine junge Naoko, wie alt war sie, als sie angefangen habe, hat, relativ jung, ich glaube 19 oder so, als sie angefangen hat zu zeichnen, auf eine Mondprinzessin kommt. Genauso kommen wir natürlich eher auf Motive von Geschichten, mit denen wir groß geworden sind. Und das war natürlich nicht Kaguya Hime. Ja. Somit ja, Ja. weiß ich nicht. Weiß, dass ich in meiner Fanfiction sehr viel eher bei Motiven bin aus den alten griechischen Sagen, Ja. die ich mitnehme als japanische Folklore. Deswegen machen wir ja auch diese Episoden, weil für uns ist das nicht alles immer auf den ersten Blick Genau. offensichtlich. Also Kaguya ist extremst Ja, offensichtlich. ja. Weil wir so viele. Das kam ja eigentlich aus der Recherche für die Monsterfolgen, dass es Wobei Snow natürlich, wenn Kaguya man die, gab. ja, wenn man die Folge natürlich nicht, also das Märchen nicht kennt, Ja. muss man die Parallelen zu Serenity und Endymion nicht sehen. Ja. Klar, man sollte es spätestens, aber selbst dann ist, glaube ich, selbst im S-Film, im Luna-Film, da wird ja nirgends das Märchen erzählt. Ja. Es wird ja immer nur darüber geredet, über diesen Namen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das alles gucken kann, ohne überhaupt zu wissen, dass das tatsächlich ein existierendes Märchen Ja, ist. das kann man, das stimmt. Aber wenn du siehst, es ist ja auch für ein Publikum, das sehr jung ist, Genau. konzipiert worden. Selbst PGSM wurde scheinbar für die Dreijährigen gemacht, was sehr, sehr, sag ich mal, Young Adult Themen hat, Ja. überwiegend. Also wirklich für Ja. Junge, für Teenager aufwärts, meiner Meinung nach, besser geeignet ist inhaltlich. Aber da gehst du nicht davon aus, dass die viel über die griechische Mythologie wissen und die nicht alle von denen kennen auch alle Märchen. Sondern da muss man es eben nehmen, wie es ist und sich nicht so viel über die Bezüge. Also ob es von den Machern dann von der Serie oder so wirklich gewollt ist, dass alle diese Ja. Zuschauer die Bezüge sehen. Das ist Aber das gibt uns ja mehr Stoff, um darüber zu eher reden genau. in dieser Miniserie. Ja, damit würde ich das Kaguya-Thema aber dann für heute abschließen. Das hab, Hat also wie Spaß gesagt, gemacht. auf das habe ich mich schon eine ganze Weile gefreut, weil das war einfach so eine schöne Recherche. Das war wirklich schön. Die Supermoonies zu hören, das Musical habe ich mir im Schnelldurchlauf nochmal angeschaut in mehreren Versionen. Es ist schön. Und wir sind auch noch lange nicht am Ende mit unserer Nee, wir Japan-Kulturreihe. haben noch einiges. Ich freue mich ja am Ja. meisten, muss ich sagen, noch auf die Schauplätze. Da habe ich ganz, ganz, ganz viel, Ja. was ich auch ganz toll finde, dass es einfach so eingebettet ist Da freue in ich mich auch drauf. tatsächliches Tokio. Ja. Ja. Ja. Das wirklich, ja. Das machen wir denn die nächsten Male wahrscheinlich für. Also Crystal ist am auffälligsten im Moment, aber es ist wohl auch in den alten Animes so, dass die Schauplätze Total, authentisch sind. total, total. Und PGSM hat natürlich auch Schauplätze in Tokio Eben, benutzt. genau. Notgedrungen. Wenn man in Tokio dreht, hat man Schauplätze in Tokio. Ob die dann immer in Also Juban Abuturban sind, sind, nee, sind sie nicht das immer, glaube aber ich viele nicht. schon, Aber viele ja, tatsächlich. darüber haben wir auch einiges zu sagen. Okay, dann bedanke ich mich, Flora. Sehr, sehr gerne. Dann sag nochmal, wo man dich findet. Man findet mich auf AO3, auf fanfiction.net und auf Tumblr, überall unter dem Penname Flora One. Ja, und wenn ihr auf Floras Tumblr mal unterwegs wart, und geschaut, was sie für Fotos und Filme postet von ihren Urlauben Es in gibt den, Tokio, also ich benutze den da sind Hashtag viele Flora schöne. in Japan Ah, okay. auf meinem Ja. für alle Posts, wo ich tatsächlich Urlaubsfotos und Und das sind eben irgendwas viele verwurschte. Bilder drin, über die wir reden werden. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall mal schon mal reinschauen. Alles klar? Dann bis zum nächsten Mal.